1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Eine neue Woche und bei uns geht's auch los mit einer neuen Talkwoche. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Montag, freie Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich bin schon gespannt auf meine erste Anruferin heute Nacht und in dieser Woche. Das ist die Lore und Lore ist 29. Guten Morgen, Lore. Hallo Domian, hallo. Guten Morgen. Was ja, ist dein schön Thema? Mit dir zu sprechen. Ja, freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das kennen wir ja schon. Mhm. Also es geht darum, dass mein Freund, der selber Costa Ricaner ist, in Costa Rica angeschossen wurde. Also es ist ein Mordaufschlag, ein Mordanschlag auf ihn verübt worden. Mhm. Wann? Das war Mitte Januar diesen Jahres. Mhm. Und Hintergrund der Geschichte. Ja, warum? Bitte? Warum? Hintergrund der Geschichte ist, dass er in einem kleinen Touristenort wohnt an der Karibikküste. Mhm. Und der ist halt gerade so aufstrebender Ort quasi im Touristenbusiness. Und er hat es halt geschafft, sich selbstständig zu machen, hat seinen Campingplatz da mit Hostel, Hängematten, Dorf und so weiter. Mhm. Und da sind die in Anführungszeichen Bad Boys wohl ein bisschen neidisch und missgünstig. Mhm. Und haben auch versucht, ihn zu erpressen, also haben ihm gesagt, du musst uns umsonst auf deinem Campingplatz wohnen lassen. Also die wollen nicht, dass er wirtschaftlichen Erfolg da hat. Ja, ja. Genau. Wie geht's ihm denn, gleich das mal vorab gefragt, wie geht's ihm denn? Schlecht. Schlecht? Also körperlich, ja, meine ich. Körperlich schlecht, ja. Also er ist... Wohin ist er geschossen worden? Er hat insgesamt 6 Kugeln abbekommen. 6 Kugeln? Ja, wovon 2 ihn schwer verletzt haben. Die eine hat er in den Kiefer bekommen, sodass seine eine Gesichtshälfte gelähmt ist und große Schwierigkeiten mit dem Schlucken hat. Also er konnte die anfängliche Zeit kaum Nahrung zu sich nehmen. Mhm. Ja, und die andere hat ihn in der Wirbelsäule getroffen und er ist querschnittsgelähmt. Ach du lieber. Ja. Wie alt ist dein Freund? Er ist gerade 38 geworden jetzt. Das heißt, eine Katastrophe. Ist ja, das also... Alles? Ich meine, Querschnittslähmung an sich ist natürlich schlimm genug. Das Ganze in Costa Rica ist nochmal eine Ecke härter. Also, er befindet sich im Moment auch in Costa Rica? Ja, ich habe es leider nicht geschafft, ihn mit rüberzunehmen. Also ich bin sofort, nachdem ich das erfahren habe, bin ich wieder rüber. Ich war gerade ein paar Tage vorher erst zurückgekommen aus Deutschland. Hab dann halt eine E-Mail bekommen und einen Anruf bekommen, dass er halt angeschossen worden ist, bin dann wieder rüber. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, ich kenne mich nicht aus in Costa Rica, aber ich würde mal tippen, dass die ärztliche Versorgung nicht so gut ist wie in Deutschland. Nicht so gut wie in Deutschland, ich als Laie mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ja. Also sie ist bestimmt besser als in anderen lateinamerikanischen Ländern, aber... Das heißt, wenn er in Deutschland behandelt worden wäre, dann wäre er vielleicht besser versorgt worden als dort. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Könnte sein. Wir sind 2,5 Jahre jetzt zusammen. Mhm. Ich war halt da, habe ein Praktikum gemacht und habe ihn dann, als ich mein Wochenende am Strand war, habe ich ihn da kennengelernt. Er ist dort auch geboren? Ja, er ist Costa Ricaner. Mhm, ja. Er ist auch schwarz und hat Rasterlocken und das ist also nicht der einzige Grund, warum ich glaube, dass er da auch mit Rassismus behandelt worden ist im Krankenhaus. Also ich habe das am Anfang immer nicht so glauben wollen, wenn er sagte, ja, alles klar, das machen die jetzt, weil ich schwarz bin. Aber sind ja nicht ganz viele Leute schwarz? Nee, so viele sind es nicht. Das sind 5% der Bevölkerung ungefähr. Mhm. Also er hat richtig... afrikanische Vorfahren. Also er ist jetzt komplett aus seinem Leben herausgefallen und kann seiner Tätigkeit auch nicht nachgehen. Was bedeutet das alles jetzt für eure Beziehung? Also er kann auch einfach nicht mehr zurück in den Ort. Mhm. Also die Jungs sind immer noch da, die ihn umbringen wollen und er kann nicht zurück. Ja, für unsere Beziehung. Es ist sau schwierig. Also es ist sehr belastend. Es ist... klar, für ihn als jemand, der jetzt auf einmal aus dem Leben gerissen wurde, wie du ja gerade sagtest, ist es natürlich nicht schwierig genug, sich auf das Ganze einzustellen. Mhm. Für mich ist es schwierig. Ich habe mich wirklich 3 Monate lang so ziemlich als Einzige um ihn gekümmert. Mhm. Es ist echt so schwierig, da Unterstützung zu bekommen in Costa Rica. Also soziales System oder so kannst du knicken. Wie ist denn das mit den Kosten, die jetzt verbunden sind, mit den Krankenhauskosten? Wer übernimmt die? Es ist sehr schwierig. Also er hat keine Krankenversicherung gehabt, ist aber als Gewaltopfer trotzdem vom Staat dann versorgt worden, also hat eine Behandlung bekommen und alles. Verstehe. Ja, aber im Prinzip ist der Fall da abgeschlossen. Also ich sag mal so, wie hier vor 30 oder 50 Jahren war Querschnittslähmung nicht heilbar. Ja. Und das ist inzwischen nicht mehr so. Geht das Ganze nochmal vor Gericht? Es wird irgendwann eine Verhandlung dazu geben. Aber dazu kann ich dir gleich sagen, kommt nichts mehr rum. Nee, wird nichts mehr rumkommen. So, nochmal also die Frage, was bedeutet das jetzt für eure Beziehung? Ja, also das bedeutet, wie gesagt, dass ich weiterhin versuchen werde, alles für ihn zu tun. Ich bin weiterhin dabei, alle Hebel irgendwie in Bewegung zu setzen, Hilfsorganisationen anzuschreiben und so weiter. Es ist leider überhaupt nicht einfach. Also mit welchem Ziel? Ja, eine bessere Behandlung für ihn zu bekommen. Er hat zum Beispiel immer noch die Kugel im Rücken, die ist nämlich rausoperiert worden. Ach so. Und ich meine, ich bin wie gesagt auch nur Laien, also ich habe keine Ahnung von Medizin, aber ich habe das heißt, da müsste es noch weitere medizinische Behandlungen geben. Wie gesagt, in Costa Rica ist der Fall abgeschlossen, aber was ich hier recherchiert habe im Internet und von Betroffenen, die selber Querschnittslähmungen haben, gehört habe, ist es erstmal überhaupt nicht drin, dass man nach 6 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wird schon. Dann ist er noch mit einem Druckgeschwür 4. Grades, also schlimmsten Grades, am Steißbein entlassen worden. Wie war denn überhaupt so eure Perspektive? Ich meine, Costa Rica ist nun irre weit weg. Du lebst hier. Was machst du hier beruflich? Ich studiere noch. Was studierst du? Lehramt. Lehramt, okay. Also ganz andere Welt als das, was er gemacht hat und was er dort erlebt. Wie hast du denn jetzt vor dem Verbrechen überhaupt eure Zukunft gesehen? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also es war immer ein bisschen schwierig, weil ich mir nicht so wirklich sicher war, ob ich jetzt rüber will nach Costa Rica oder ob ich mir vielleicht eine Zukunft mit ihm in Europa vorstellen könnte und so weiter. Aber die letzte Überlegung war halt eigentlich, dass ich dann rüberkomme. Dass ich mir entweder in meinem Bereich einen Job suche, also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die meinen alle, da hatte ich keine Probleme, da einen Job zu finden als Lehrerin. Was studierst du denn, welche Fächer? Englisch, Mathe und Religion, auf Grundschullehramt. Ja, aber egal, also ich meine, die meisten Leute, die da unten arbeiten, haben gar keine Ausbildung, also von daher... Also vorher war der Plan, schon dorthin zu gehen, eventuell. Ist der Plan jetzt immer noch da? Nein. Nein. Also in den Ort schon mal gar nicht. Das ist klar. Aber warum jetzt nicht mehr zu ihm zu gehen? Auf Dauer will ich es nicht ausschließen, auf lange Perspektive. Mhm. Aber jetzt erstmal die nächsten Jahre eigentlich nicht. Nee. Also selbst wenn er jetzt in der Hauptstadt sich aufhält oder an einer anderen Küste, an der Pazifikküste, wird es immer gefährlich für ihn auch sein und damit auch für mich. Und außerdem habe ich halt... Und das war dir vorher nicht so klar? Naja, vorher ist ja kein Anschlag auf ihn verübt worden. Na naja, gut, also, man weiß ja so schon, ob es gefährlich ist oder nicht. Stimmt, hast recht. Also das war für mich auch schon immer eine Überlegung gewesen, ob ich dann wirklich ein Leben da haben will, ob ich meine Kinder in so einem Umfeld aufwachsen sehen will und so also weiter. Also ist das ja eine ganz, ganz heikle Lage für dich. Du hast einen Freund, mit dem du schon ein paar Jahre zusammen bist, der ist ja schwer angeschlagen, lebt in Costa Rica. Du wirst nicht dorthin gehen in absehbarer Zeit. Er kann wahrscheinlich nicht hierher kommen. Er ist im Moment nicht transportfähig. So, was heißt das jetzt für euch? Ja, im Moment warten wir, dass er transportfähig ist, dass sein Druckgeschwür verheilt. Die Frage ist, ob es das jemals wird, weil ich jetzt halt auch von verschiedenen Seiten gehört habe, dass so ein Druckgeschwür am Steißbein noch einfach nie verheilen kann, besonders wenn es nicht gut medizinisch versorgt ist. Wenn er transportfähig wäre, würdest du ihn gerne nach Deutschland holen? Ja, auf jeden Fall. Und wer würde das finanzieren alles? Also wenn er sitzend fliegen kann, den Flug könnten wir transportieren, aber wir können, aber da hört es im Prinzip auch schon auf. Das ist halt das Problem. So eine Behandlung, so eine medizinische Behandlung ist einfach schweineteuer. Das geht ja wirklich dann nur so, wie du es gerade gesagt hast, über eine Hilfsorganisation, ne? Ja. Also es geht wirklich in die Hunderttausende und das ist auch nichts, was man irgendwie durch einen Spendenaufruf oder so zusammenkriegt. Eigentlich musst du doch ziemlich fertig mit den Nerven sein. Ja, das kann ich mal laut sagen. Ja. Also ich bin jetzt seit ungefähr einem Monat wieder hier. Und ich merke im Nachhinein eigentlich immer mehr, wie ausgelaugt ich eigentlich jetzt bin. Mhm. Also langsam habe ich so die letzten 2-3 Tage das Gefühl, es geht wieder so ein bisschen besser. Telefoniert ihr viel? Ich bin eins erstmal zusammengebrochen. Ja, also über Skype, über das Internet. Ja, verstehe. Viel, ja. Und wann willst du wieder dorthin fahren? Ja, also ich bin jetzt eigentlich erstmal zurück, um halt mein Studium zu beenden. Mhm. Das ist auch so eine Herausforderung für sich. Das ist für mich leider auch nicht so einfach. Wie lange dauert das noch? Ach ja, das ist eine Frage, die ich ungern beantworten mag. Also eigentlich ein Jahr. Ach so. Mhm. Okay, ich frage dich deshalb, um einzuschätzen, wie lange du dann nicht mehr dorthin fahren wirst. Das schließt jetzt nicht aus, dass ich mich vielleicht zwischendurch mal für ein paar Wochen oder Monate hinfliege. Mhm. Aber ich meine, wie gesagt, Plan ist eigentlich, ihn hierher zu bekommen. Mhm. Und auch wenn wir hier erstmal keine Finanzierungsmöglichkeiten haben, irgendwie eine bessere Versorgung für ihn zu bekommen. Mhm. Also Costa Rica ist es einfach echt Mist. Ja. Was war der Grund des Anrufes bei mir? Ja, der Grund ist unter anderem, dass ich schon seit langer Zeit versuche, irgendwie mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, um eventuell irgendwo auf offene Ohren zu stoßen, dass jemand eine Idee hat, dass jemand vielleicht eine ähnliche Situation mal erlebt hat oder dass jemand irgendwie genau eine Hilfsorganisation weiß oder sonstiges. So habe ich es jetzt auch verstanden, während du das erzählt hast. Ich glaube, dass wer da irgendwie ein bisschen Ahnung hat von so einer Sache, hat sich jetzt auch angesprochen gefühlt. Ja. Und wenn irgendeine Idee hat, was man in so einer sehr schwierigen Lage machen kann, der möge sich doch bitte an uns wenden und dann würden wir das an dich weiterleiten, Lore. Oh, das wäre so super, Dankeschön. Das ist so die Kleinigkeit, die wir vielleicht für dich oder euch tun können, in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas bei rumkommt. Ja, das wäre super. Also ich verspreche es dir auf jeden Fall. Ich kann von hier aus natürlich nur deinem Freund alles Gute wünschen und gute Besserung und die Hoffnung aussprechen, dass es zu irgendwie einer guten Lösung kommt für alle Beteiligten, auch für eure Liebe vor allen Dingen. Und dass ihr wieder etwas harte Bewegung, hallo, das glaube ich auch, das finde ich auch. Ja. Aber du bist ganz entschlossen, du wirst zu ihm stehen, auch wenn er jetzt so angeschlagen ist. Ja, es ist wirklich zwischendurch nicht einfach. Also was du gerade sagtest, ich bin echt total ausgebrannt und wir streiten uns auch viel und so weiter. Mhm. Aber ich meine, das verdient einfach niemand und ich liebe ihn so sehr. Und das ist klar, ich werde weiter kämpfen. Wenn irgendetwas kommt, kriegst du sofort Bescheid von uns. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Von Herzen dankbar. Alles Gute, Lore. Tschüss. Vielen Dank, Dominik. Gerne. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Nummer. Die hat auch Claudia gewählt. Claudia ist 44. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen. Hallo, Claudia. Guten Morgen, Domian. Ja. Hörst du mich? Bitte? Gut. Ja. Weswegen rufst du an, Claudia? Bei mir ist es ein ganz anderes Thema und zwar ist das Thema Sucht. Das Thema Sucht? Ja. Du bist süchtig nach irgendetwas? Ich bin morphinabhängig. Mhm. Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren? Ja. Hast du eine Erkrankung? Ja, also ich hatte vor 10 Jahren einen schweren Autounfall und hatte doppelten Beckenbruch und Oberschenkelhalsbruch. Mhm. Musste also ganz neu laufen lernen und das war mit sehr, sehr starken Schmerzen verbunden, überhaupt alles. Und so fing das denn an mit dem Morphin? So fing das an, genau. Ich habe von Ärzten Morphium bekommen dann halt. Ja. Und musste, wie gesagt, neu laufen lernen. Habe über diese ganzen 3 Monate, die ich im Krankenhaus gewesen bin, dieses Morphin auch bekommen. In hoher Dosierung? In hoher Dosierung und war dann natürlich schon abhängig, weil das geht ganz, ganz schnell. Welche Wirkung hat das eigentlich, wenn man in hoher Dosierung Morphium zu sich nimmt? Beseitigt das nur die Schmerzen oder hat es auch noch irgendeine andere Wirkung? Nein, es hat natürlich auch eine andere Wirkung. Nämlich? Es tötet die Gefühle ab. Also man ist gefühlskalt, es geht gar nichts mehr. Ist das angenehm? Ja, was heißt angenehm? Wenn die Schmerzen weg sind. Das ist angenehm, natürlich. Das natürlich, klar. Und man hat also zu allem so einen Abstand. Das ist nicht mehr so realitätsnah. Tötet denn es auch schöne Gefühle ab, wenn man sich zum Beispiel also man kann sich auch nicht über den Frühling freuen. Es ist einem alles egal. Man ist relativ distanziert. Alles egal, genau. Und steht so daneben und denkt, naja, es ist wie es ist. Genau, aber, so ist es. Aber irgendwo dann offensichtlich dann für jemanden, der süchtig ist, auch ein angenehmer Zustand. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Jeder, der ein Suchtmittel gebraucht bzw. nimmt, weiß, dass es immer einen angenehmen Nebeneffekt hat. Natürlich. Weil man natürlich alles Negative dann auch an sich abprallen lässt, ne? Und genau, das, genau. Da steht man auch genau daneben so und denkt, naja, was ist es? Genau. So, jetzt hast du 10 Jahre lang Morphium genommen. Mhm. Eingenommen oder wie? Ja, natürlich in Tablettenform. In Tablettenform. Ne? Hast du die Dosis im Laufe der 10 Jahre noch gesteigert? Ja, auf jeden Fall. Man dosiert sich ganz automatisch nach oben, weil irgendwann hat es auch keine Wirkung mehr. Ich wollte gerade sagen, gibt es irgendwo eine Linie, mehr geht da nicht mehr, dann wirkt es nicht mehr? Nein, gibt es nicht. Der Körper ist dann irgendwann so sehr an das Zeug gewöhnt, dass du dir so viel reinknallen kannst, auf Deutsch gesagt, und es passiert eigentlich nicht mehr viel. Also du musst immer mehr haben, um auf den Level so zu kommen, den du haben möchtest. Genau. Wer verschreibt dir das denn? Zu Anfang natürlich weiterhin meine Orthopäden und mein Hausarzt. Und ich habe ja dann auch nur angerufen, ein Rezept ausstellen lassen, ein Rezept abholen und wieder weg. Das ging also ganz schnell. Und am Ende hatte ich dann so ungefähr 5 Hausärzte. Ach so, von denen du immer mal angerufen hast, ich brauche was. Genau. Und die konnten das gar nicht kontrollieren. Kein Arzt wusste von dem anderen. Ich verstehe. Und so kommt man dann eben halt auch weiterhin dran, ne? Ja. Du nimmst es aktuell immer noch? Nein. Nein? Gott sei Dank nicht mehr. Ah, seit wann nicht mehr? Ich bin letztes Jahr zusammengebrochen, letztes Jahr im Sommer. Mein Körper hat also nicht mehr mitgemacht und musste mir überlegen, du musst das an deinem Leben ändern oder du wirst demnächst 1,80 Meter tief liegen, und das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Also der Körper hat Nein gesagt zu dem Morphium? Genau, ist Feierabend. Wie hat er Nein gesagt? Was ist da zusammengebrochen? Ich bin zusammengebrochen, ich bin ohnmächtig geworden, einfach liegen geblieben. Was hat da nicht funktioniert? War das ein Kreislauf oder die Leber? Vom Kreislauf. Der Kreislauf ist zusammengebrochen. Ah ja. Und das war für dich ein Warnschuss? Ja, klar. Mein Sohn hat mich dann gefunden. Ich bin dann zu meinem Hausarzt. Und der hat dann halt eben zu mir gesagt, also klar, wenn du so weitermachst, dann garantiere ich für nichts. Du wirst deine Enkelkinder nicht mehr erleben. Und aber der wusste doch gar nicht genau, was mit dir los ist, weil der wusste doch nicht, wie viel du nimmst. Ja, man entzieht das dann, der Sohn sagt das dann auch, der weiß ja was los ist und das kommt schon raus. Es ist also nicht so, als wenn das dann nicht rauskäme, ne? Hast du denn dann von heute auf morgen aufgehört? Nein, um Gottes Willen, das darfst du gar nicht. Ja. Ich bin Anfang Dezember in Entgiftung gegangen, habe eine 3-monatige Entgiftung gemacht von dem Morphin. Wird das Morphium dann langsam runtergesetzt? Genau, es wird langsam runterdosiert, es ist Kreislaufkontrolle und den ganzen Kram, alles was dazu gehört. Wie war das für dich, als das langsam heruntergesetzt wurde? Schlimm. Schlimm? Inwiefern schlimm? Was hast du schlimm gefunden? Schmerzen wieder? Schmerzen schon wieder, aber es war gar nicht mehr so schlimm mit den Schmerzen eigentlich. Das Schlimme für mich war, meine Gefühle wieder zuzulassen. Also ein psychisches Problem. Meine Gefühle zulassen müssen, genau. Es ist ja so auf die Psyche gegangen. Ich habe eine komplette Charakterveränderung durchgemacht in den 10 Jahren. Meine Ehe ist bald rausgegangen, ich war 20 Jahre verheiratet. Ich konnte nicht richtig für meinen Sohn da sein. Ja. Und das Schlimme ist, ich habe meinem Sohn auch eine ganze Menge angetan damit. Er hat hinter meinem Rücken mein Morphin genommen. Ach du lieber Himmel, wie alt ist denn dein Sohn gewesen damals? Mein Sohn ist jetzt, er hat angefangen, da war er 19 und mittlerweile ist er 22. Also der hat, als er 19 Jahre alt war, heimlich von deinem Morphium genommen? Genau, er hat gemerkt, was das bei Mama für eine Wirkung hat. Und hat auch natürlich so einen kleinen seelischen Knacks gehabt und hat gedacht, naja, vielleicht klappt das aber mir auch mit den Gefühlen abtöten. Andererseits müsste es ihn doch abgeschreckt haben, wie er dich erlebt hat. Ja, eigentlich aber schon. Aber trotzdem hat das genommen. Nochmal eine trotzdem Frage, die wollte ich gerade fragen. Die eigentliche Ursache, warum du vor 10 Jahren mit dem Morphium angefangen hast, nämlich die starken Schmerzen, diese eigentliche Ursache hatte sich im Laufe der Jahre erledigt. Die Schmerzen waren... Ja, nicht komplett, ne? Also... es ist immer noch so, dass ich auch Gehprobleme habe, dass ich nicht weit laufen kann zu Fuß. Das ist also schon noch, aber ich versuche die Schmerzen anders zu behandeln jetzt und nicht mehr mit irgendwelchen Schmerzmitteln. So, jetzt warst also du kompletten Abstand. Ja, jetzt warst du in einer Entgiftung. Ja. Und wie ist es heute? Nimmst du jetzt gar kein Morphium mehr oder ganz gering dosiert? Nichts mehr. Seit Anfang Januar gar nichts mehr. Wie spektakulär, wie toll. Nach 10 Jahren Sucht. Ja, finde ich auch toll. Das heißt, kann man das so sagen, dass diese Droge oder dieses Medikament, was ja eine Gnade ist, wenn man wirklich schwer krank ist, ja. Aber dieses Medikament hat zur Folge, dass eine Wesensveränderung eintritt, wenn man es lange nimmt. Ja. Der Mensch wird ein anderer Mensch. Genau, und das ist auch mein Thema. Das ist das, was ich mitteilen möchte. Leute, bitte tut mir einen Gefallen und schmeißt euch dieses Zeug nicht ein, wenn es nicht sein muss, weil es ist absolut tödlich, dieses Zeug. Mhm. Also lasst die Finger davon, ganz ehrlich. Wenn ich mir das vorstelle, ich kann es mir ja, wir alle können es uns ja eigentlich nicht vorstellen, aber ich versuche mal. Wenn ich 10 Jahre nichts habe an mich herankommen lassen, nicht kein schönes Gefühl und kein negatives Gefühl, bin ich ja eigentlich ein eisiges Monster irgendwo. Ja, genau, das war ich auch noch. So, und wenn dann... Mehr war ich nicht mehr. Ja, und wenn dann die ersten Gefühle wieder so auftauchen, muss einen das doch sehr irritieren, oder? Es irritiert nicht nur, es haut dich um. Mhm. Es haut dich einfach komplett um. Du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Verstehe. Geht nicht. Mhm. Deswegen musst du da auch eine Begleitung zu haben. Deswegen bin ich jetzt auch in der Therapie, weil alleine will ich das nicht schaffen. Mhm. Ich bin jetzt seit 7 Wochen in der Therapie, ich muss noch 9 Wochen. Und ich bin sehr dankbar dafür, auch dass mir hier so geholfen wird. Wie sind denn deine Leberwerte? Ich könnte mir vorstellen, dass die Leber auch heftig damit... Ja, war natürlich heftigst schlecht. Ne? Mhm. Ich habe jetzt auch eine Diabetes entwickelt, leider. Die Bauchspeicheldrüse ist kaputt. Mhm. Jetzt haben sie der Diabetes festgestellt bei mir. Also du musst damit jetzt auch leben. Du musst schon dafür bezahlen, was du da gemacht hast. Ja, warum hast du es so lange laufen lassen, Claudia? Ja, warum? Ich hatte nicht gerade die tolle Ehe, muss ich mal sagen. Auch mein Mann spielt da auch eine sehr große, mein Ex-Mann spielt da auch eine sehr große Rolle mit. Familiär war auch nicht immer alles ganz toll und prickelnd. Mhm. Und ja, wie gesagt, bevor man da irgendwas an sich ranlässt, schmeißt man sich wieder ein paar Pillen ein und denkt, naja, morgen wieder oder so, ne? Also letztendlich die klassische Motivation für alle anderen Drogen auch. Man will sich aus dem Altersleben rausklicken. Ja. Genau, ja. Ja. Also da kann man ja eigentlich jetzt nur groß gratulieren, dass du es geschafft hast. Danke dir, und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Das kannst du auch. Das finde ich auch. Also wenn jemand wirklich in einer tiefen Sucht drin gesteckt hat, vor allen Dingen über einen sehr langen Zeitraum und schafft das dann da rauszukommen, habe ich immer hohen Respekt davor, weil ich erahne, was das für eine Schwierigkeit bedeutet. Mhm. Und du siehst dein Leben wahrscheinlich jetzt ganz anders und findest jeden Tag wertvoll, ne, den du jetzt bewusst erleben kannst. Jetzt, wo der Frühling da war, also es ist ganz klasse. Ich gehe durch den Wald und ich denke, Mensch, das hast du alles jahrelang überhaupt nicht gesehen. Ja, ja. Ich habe keine Vögel zwitschern hören, keine Blumen blühen, sie nicht, gar nichts. Mhm. War einfach nichts da für mich. Und jetzt ist das natürlich alles toll, ne? Also das ist wirklich eine Warnung vor diesem Medikament. Auf jeden Fall, deswegen habe ich auch angerufen. Ja, es ist wirklich nur zu nehmen, wenn man wirklich sehr schwer krank ist und dann nicht mehr, auf keinen Fall verlängern. Ja. Genau. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, nimmt es nicht. Genau. Claudia, schön, dass du angerufen hast. Und auch alle anderen Drogen, denke ich mal. Ja, natürlich, ja. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Und gerne. Ja, viel Spaß mit dem neuen Leben, was du jetzt da wieder gewonnen hast. Danke dir. Alles Gute. War schön, mit dir zu sprechen. Danke. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, übermorgen ist unser Thementag. Und übermorgen haben wir ein Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema diese Woche heißt Leben ohne Sex. Ich möchte mit Menschen sprechen, die wirklich ganz ohne Sex leben. Vielleicht bedingt durch einen Unfall, durch eine Krankheit, durch ein Verbrechen vielleicht auch. Oder weil sie sich bewusst gegen Sex entschieden haben. Das kann ja auch sein. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ein Leben ohne Sex führen. Aus welchen Gründen auch immer. Und würde gerne mit euch darüber sprechen, warum das so ist und wie ihr damit lebt. Ist es schwierig oder ist es vielleicht sogar für euch durchaus okay? Und ihr könnt gern dieses ganze Theater um Sex in unserer Gesellschaft gar nicht verstehen. Oder seid ihr so hin und her gerissen? Also Leben ohne Sex heißt unser Thema. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch schon anmelden per Mail domian@wdr.de oder dann übermorgen anrufen ab 0 Uhr. Leben ohne Sex. Es geht weiter mit Frank. Und Frank ist 37. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen, Domian. Hallo, Frank. Um was geht's bei dir? Also ich bin seit... circa einem Jahr Single ungefähr, Pi mal Daumen, und habe mir damals gedacht, gut, melde ich mich auf sämtlichen Single-Seiten im Internet mal an, mach mal den großen Rundumschlag, mal schauen, was der Markt so zu bieten hat, ob es da nicht die ein oder andere Nette gibt. Und ich bin sowohl positiv als auch negativ überrascht. Da sage ich mal, 3/4 der Frauen, die ich kennengelernt habe, zunächst einmal über 30 sind, verheiratet waren und Kinder haben. Ist klar, das ist so die typische Single-Sparte, sage ich mal, die es momentan gibt offensichtlich. Hast du gerade gesagt, dass du 30 kennengelernt hast? Nee, das sind schon einige mehr jetzt gewesen, die ich jetzt kennengelernt habe. Ach so, einige mehr. Die Single-Sparte an sich, die meisten Singles, die ich kennengelernt habe, waren natürlich irgendwie über 30. Also Frauen über 30, richtig. Alleingelassen, mit Kindern und so weiter. Mhm. Und und dass ein Großteil von den Frauen auch nicht das sind, für das sie sich ausgeben. Also viele von denen sind wirklich, leben ein Doppelleben. Die führen ein Doppelleben. Wie geben die sich denn aus? Die geben sich als Single aus, leben dann natürlich ihre Sexualität übers Internet aus, also treffen sich dann mit Single-Männern, spielen natürlich erstmal, natürlich interessieren sich auch für einen, klar, aber die Wahrheit ist im Prinzip, dass sie dann auch teilweise eigentlich nur ihr Sexleben ausleben wollen. Also keine richtige Beziehung suchen, es gibt natürlich auch die eine oder andere, die das natürlich sucht, aber viele nutzen natürlich das Internet als anonyme Fläche, um halt ihr Sexleben zu bereichern. Was ja okay ist. Im Prinzip schon, aber das ist ja nicht das, was ich suche eigentlich. Du suchst eine Frau und eine Liebe. Eine Liebe und auch eine nette Beziehung. Ich habe auch meine beste Freundin jetzt über das Single-Portal kennengelernt. Wie viele Frauen hast du denn schon Kontakt gehabt jetzt in diesem einen Jahr? Ja, also Kontakt. Also ich war jetzt in einem Jahr fast täglich auch online auf den Single-Seiten. Ich sag mal, kennengelernt irgendwo zwischen 50 und 80 bestimmt. Boah, das ist aber schon eine ganze Menge. Und da ist nichts dabei gewesen? Ja, also ich will jetzt nicht... Ja, was heißt nichts dabei gewesen? Ja, offensichtlich nicht. Du bist ja immer noch Single. Ja, natürlich. Also war nichts dabei. Es waren schon welche dabei, natürlich. Ja, okay, also ich kann so Pi mal Daumen sagen, dass ich so zweimal im Monat oder manchmal auch dreimal im Monat mich mit einer treffe. Aber ich meine, das ist doch eine sehr praktische Möglichkeit, wenn man Bock auf Sex hat, dann geht man auf diese Seiten und wird da sehr schnell fündig. Wenn man natürlich die wahren großen Gefühle sucht, wie du, ist es schwieriger. Genau, allerdings ist die Sache natürlich die, ich will natürlich den Frauen von vornherein nicht das Blaue vom Himmel lügen. Viele wollen natürlich direkt von vornherein eine Bestätigung haben, dass ich halt definitiv eine Beziehung suche. Wenn ich sage, aber ich kann ja nichts versprechen, weil wir uns ja noch nie gesehen haben, man muss sich doch erstmal kennenlernen auch. Natürlich. Das reicht den meisten doch auch nicht. Ja. Die dann wiederum auch eine feste Beziehung suchen. Natürlich, aber ne? Über was reden wir? Da kommt eine Frau, die findest du ganz nett. Da ist noch nicht so ganz klar, was sie will. Sagst du ihr denn sofort, ich bin eigentlich nicht an einer schnellen Nummer interessiert, sondern ich suche die große Liebe. Sagst du das sofort? Ich sage es schon sofort, ich kann es aber nicht versprechen. Also ich sage nein, natürlich nicht. Aber ja? Aber du sagst schon, das. Ich suche eine Beziehung und wenn die stimmt, dann kann was draus werden, klar. Ja. So, und wenn die dann aber nur Sex wollen, machst du dann Sex mit? Ich würde zu lügen, wenn ich nein sagen würde. Klar. Also wenn die Chemie stimmt, dann muss wiederum auch Sympathie vorhanden sein. Ich würde natürlich jetzt nicht mit jeder ins Bett steigen. Ja. Das natürlich nicht, ne? Okay. Warum rufst du an? Ich wollte nur sagen, dass ich im Prinzip das Internet eigentlich abschreckend finde. Weil wenn ich jetzt wiederum in einer Beziehung sein werde, irgendwann bestimmt schon wieder mal, ich dann doch Schiss habe, wenn eine Frau, also ich habe natürlich auch dann zu der Frau Vertrauen im Prinzip, das heißt im Prinzip, ich habe dann auch Vertrauen, das wäre jetzt nicht meine Frau oder Freundin, dass ich mir dann denke, nicht, dass die dann auch noch ein Doppelleben führt, weil ich habe schon einige kennengelernt, die, sag ich mal... Die auch in einer Beziehung sind und... sind und natürlich auch nicht wollen, dass ich sie anrufe. Aber fein, was sollen wir darüber jammern? So ist es nun mal. Das Internet ist da und da müssen wir alle mit leben. Ne? Also ist, was gibt's da so zu jammern? Es gibt im Prinzip nicht so lange. Im Prinzip bin ich auch froh darüber, dass ich die eine oder andere kennengelernt habe. Und warum gehst du denn nicht so ins normale Leben und lernst die Frauen da kennen? Mache ich ja auch. Also ich spreche auch Frauen auf der Straße an, aber wenn ich in der Bahn unterwegs bin, so ist es ja nicht. Ja. Bloß das Internet ist schon die direktere Variante, sag ich mal. Ne? Ja. Das ist natürlich. Okay. Also da ist man natürlich direkt per Du und spricht direkt auch vielleicht über Sex. Das kann natürlich auch schnell passieren. Ja. Ich bin auch so platt. Über 80 Frauen sind da durchgelaufen schon bei dir. Ja, durchgelaufen. Und von den 80 Frauen, wie viele hattest du da Sex? Ich kann es direkt pauschal nicht sagen, das sind so und so viele. Ich tippe mal mindestens 30 vielleicht schon. Ja. Also jetzt in einem Jahr. Ja. Irgendwo 30 bestimmt, die dann teilweise auch schon einiges an Kilometern auf sich genommen haben, was mich schon wundert. Also es war schon eine dabei, die dann für eine Taxifahrt 100 € bezahlt hatte, um hier hinzukommen. Also das hat mich schon erschreckt irgendwo, wo ich dann gedacht habe, boah, die hätte für eine Fahrt 100 € bezahlt. Na gut, muss der Druck aber groß sein. Ja. Okay, Frank, also musst du weiter suchen. Und wenn du irgendwann eine Freundin findest, besteht natürlich die Gefahr, dass die Freundin dir auch übers Internet fremd geht. Aber wie gesagt, so ist es halt. So ist es halt. Das neue Medium. Genau. Mit Leben. Viel Glück beim Suchen. Okay, danke. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Und hier ist Tobias. Tobias ist 16. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Tobias. Um was geht's? Bei mir geht's um, erstmal, ich hoffe, du kannst mich gut verstehen. Ich muss ein bisschen leise sprechen, weil nebenan meine Eltern schlafen. Ich verstehe dich perfekt. Gut, also bei mir geht's um Panikattacken. Hm. Schon mit 16 gibt's häufig, habe ich ja schon in der Sendung gehört, speziell in Situationen, wo, sag ich mal, ich nicht so ohne weiteres jetzt einfach sagen kann, ich bin weg. So, zum Beispiel ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt bei dir in der Sendung sitzen würde, hätte ich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit so eine Attacke, weil ich ja dann dir sagen müsste, ich muss mal raus und dann würden mich ja ein paar Tobias, das wäre auch eine Extremsituation, wenn du live im Fernsehen jetzt hier neben mir sitzen würdest. Aber wo hast du denn in deinem Alltag, in deinem Leben Panikattacken? Auch jetzt zum Beispiel morgen steht ja die zentrale Abschlussprüfung an. Und da. Was ist das für eine Abschlussprüfung? Für Realschule, ganz normal Realschulabschluss. Ah, ja. Mhm. Ja, und da ist ja halt dieses mit Aufschreiben, wenn man auf Toilette geht und so. Mhm. Also diesen extremen Druck halt so von der Kontrolle her, nicht mal so von der jetzt Leistung bringen oder so, sondern einfach von, dass ich da jetzt meine Arbeit schreiben muss und ich weiß, ich kann jetzt für 3 Stunden, muss ich in diesem Raum bleiben, außer jetzt vielleicht mal 5 Minuten auf Klo gehen, aber ja, okay. Halt diese 3. Okay, also das ist die Panik, die ist, ich muss in diesem Raum bleiben. Ja. Sag noch ein anderes Beispiel. Ist vielleicht auch ein Extrembeispiel morgen, weil du eine Prüfungssituation ist ja schon klar, dass das heftig ist. Sag mal, also so eine normale Situation, wo du eine Panik verspürst. Ja, habe ich auch, als ich beim Freund geschlafen habe, hatte ich das auch, weil ich da wusste, es war zur Nachtzeit so. Hm. Und da wusste ich ja auch, ich kann jetzt einfach nicht sagen, ich bin draußen. Weil da müsste ich ja wieder den Freund vielleicht wecken, die Mutter vielleicht wecken. Hm. So, sozusagen andere damit also lass mich, damit ich mich jetzt richtig verstehe, die Panik besteht darin, dass du dich dann eingesperrt gefühlt hast in der Wohnung und nicht raus konntest, obwohl du raus hättest gehen können, aber du trautest dich nicht rauszugehen. Ja, so ungefähr, ja. Mhm. Wie oft hast du denn sowas? Also das ist immer abhängig. Ich kann das manchmal einmal in der Woche haben, manchmal habe ich das auch monatelang nicht. Also ist ganz verschieden. Ich habe das jetzt, glaube ich, seit dem ersten Schultag so ziemlich genau seit dem ersten Schultag. Seitdem du in die Schule gehst? Ja. Seit 10 Jahren, oder was? Ja. Hm. Wenn du dieses Gefühl dann hast, was ist denn dann mit dir? Was passiert denn dann mit dir? Also körperliche Symptome wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Schweißausbrüche, Zitteranfälle so. Dann geht das schon, ist dann die so die körperliche Seite und die psychische ist total so einen Blackout zu haben, so einfach nur noch zu reagieren irgendwie. Also nehmen wir halt mal die Situation, als du da bei dem Freund geschlafen hast, da konntest du ja dann nicht weg. Bist du denn dann doch über diese Panik eingeschlafen oder wie war das? Ja, eingeschlafen nicht wirklich, sondern so Halbschlaf, also ich habe auf jeden Fall nicht gut geschlafen. Hab mir dann so ein bisschen mit Musik und Hörbüchern die Zeit vertrieben und dann irgendwann vor Müdigkeit, ich glaube 4-5 Uhr so eingeschlafen. Mhm. Aber so dann habe ich das halt einfach so versucht auszuhalten. Also nochmal, so gesagt, die Panik besteht darin, irgendwo nicht weg zu können, obwohl man eigentlich weg kann, aber man ist da eingesperrt. Ja, also so diese soziale Einsperrung von irgendwelchen anderen Menschen ausgehend. Das verstehe. Mhm. Du sagst gerade so, ich muss leise sprechen, weil meine Eltern drüben schlafen. Okay, wir wollen deine Eltern nicht aufwecken, aber wissen deine Eltern auch nicht davon? Doch, die wissen das. Die wissen das. Also die haben ja auch was so sagen gut die? Unterstützt. Also am Anfang waren die ziemlich überfordert, weil das ist natürlich nicht so eine einfache Situation, wenn der Sohn dann, also das war auch so das Extreme, wo das dann auch so alles rausgebrochen ist, da war ich auf dem, ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Ja, ja. Da war ich auf dem Bewerbungsgespräch. Ja. Und da habe ich so eine Panik gekriegt, weil es ja eine neue Situation ist. Ja. Und auch so diesen, auch wieder so eingesperrt, in Anführungsstrichen. Mhm. Und da bin ich stand da wirklich vor und dann habe ich meine Eltern angerufen und ich bin da weggelaufen. Ich bin, ach so. ein paar Kilometer weit durch den Regen gelaufen, weil ich da... Aber Bewerbungssituation, das war ja dann vor kurzem, oder? Das war November, Dezember. Also. Okay, aber wenn du sagst, du hast das 10 Jahre schon, dann müssen die das doch vorher schon mitbekommen haben. Ja, wir wussten also die ersten 4 Jahre, wussten wir komplett nicht, was das ist. Ich habe immer gedacht, irgendwie, weil ich da überwiegend Bauchschmerzen hatte, das war ja ich gedacht, Blinddarm oder so. Dann habe ich irgendwann so, ja, die bis zur 7., 8. Klasse, habe ich dann so gedacht, ja, ist halt so. Vielleicht bin ich einfach ein Sensibelchen sozusagen. Haben deine Eltern dich dann, nachdem die das dann verstanden haben, die dich dann irgendwie zum Arzt, zum Psychologen ja, geschickt? Ja, wir sind also noch am selben Tag, wo ich da sind wir direkt zum Arzt. Ja. Und ich glaube, das war irgendwie Anfang Dezember und Mitte Dezember hatte ich schon meine erste Therapiesitzung beim Psychologen. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut, aber dennoch rufst du heute bei mir an. Warum? Ja, weil halt morgen diese Prüfung ist und ich einfach mal hören wollte, weil du ja auch ziemlich viel Erfahrung hast mit Psychobehandlung, ob ich jetzt, also ich, von Dezember jetzt bis heute, ob ich da schon so Fortschritte morgen sehen kann. Also, weil ich hatte ja noch keine Möglichkeit sozusagen, mich in solchen extremen Situationen zu erproben. Ich verstehe. Also seitdem du in dieser psychologischen Behandlung bist, gab es noch keine ähnliche Situation. Also nicht von Extremen. Natürlich gab es da schon Panik, wo ich auch besser mit klarkomme. Aber so groß, eine große Sache gab es noch nicht, so wie morgen. Ja, so wie morgen, das ist deine Prüfung morgen. Das ist ein wichtiger Tag für dich. Ja. Du machst morgen deine mittlere Reife. Ja, genau. Mhm. Mensch, ist so spät jetzt, ne? Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, mit dir zu reden. Eigentlich müsstest du pennen und fit sein. Du musst da früh raus, oder? Ja, ich habe heute Nachmittag schon ein bisschen gepennt. Ah ja. Habe ich auch noch fast meine Therapie verpennt, aber hat dann noch alles geklappt. Also die Frage ist, ob so eine Therapie innerhalb von so wenigen Monaten schon wirken kann. Ja, ja, genau. Glaube ich schon. Ja. Also brauche ich mir da jetzt keine Panik machen schon vorher? Nee, absolut nicht. Was für ein Gefühl hast du zu diesem Therapeuten? Auf jeden Fall ein gutes. Also super. Das ist ein sehr lustiger Typ, muss ich sagen. Ja. Also da haben wir viel Spaß, wir spielen Spiele. Ja. Wusste ich auch nicht, dass es so einfach in Therapien geht. Ja. Wir spielen Spiele, haben viel Spaß, aber auch immer mit dem Ziel, jede Therapiesitzung einen Schritt weiter zu kommen, zu dem Ziel, irgendwann super panikfrei zu sein. Und du hast so ein gutes Gefühl zu dem Typ und du hast auch das Gefühl, dass er dich versteht, was du sagst. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist eine super Voraussetzung, Tobias. Das heißt, du bist in guten Händen und das kann natürlich auch schon in einigen Monaten kann das eine gute Wirkung schon haben, sodass ich mir dafür morgen keine Sorgen machen würde. Das heißt, da ist eine gute Grundlage gelegt und begib dich mal einfach in die Situation rein und mach dir bewusst, soweit es irgendwie geht, keinen Kopf darüber. Was hat er denn zu dir gesagt? Er weiß ja auch, dass du die Prüfung heute hast. Er hat gesagt, dass ich das auf jeden Fall von meinem Leistung her, also dass es vorangeht und dass ich auch das gute, also dass er gute Chancen sieht, dass ich das schaffe. Super. Dann lernt mir auch. Da ist das eine gute Ansage. Ja, nur ist halt wieder eine neue Situation. Ja, man hatte so ein bisschen Sorge, kann ich verstehen. Aber ich kann dir sagen, so von meiner Erfahrung, was ich auch so aus Therapien so kenne von anderen Leuten, hast du sehr gute Chancen, dass du da morgen wirklich gut durchkommst und dass du dir keine Sorgen machen brauchst. Das ist gut zu hören. Ja. So, jetzt ab in die Kiste und penne, damit du einigermaßen fit morgen bist. Ja, gut. Und was ich noch sagen wollte, deine Sendung ist spitze. Danke. Also großes Respekt, welche Arbeit du da jede Nacht leistest. Sehr nett, dass du sagst, Tobias. Und ich bin ein fleißiger Hörer deiner Sendung. Ja, das freut mich. Aber heute, jetzt versprichst du mir gleich den Fernseher oder Radio auszumachen und zu schlafen. Ja, mach ich. Damit du ausgeruht morgen bist. Und ich wünsche dir richtig viel Erfolg und drücke dir die Daumen für morgen. Ja, okay, danke. Alles Gute, Tobias. Tschüss. Ja, gut. Tschüss. Ciao. Und hier um 1:38:38 ist Christa. Christa ist 58. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Christa. Warum rufst du an? Ja, ich rufe an, weil ich wütend auf meine Mutter auf meine verstorbene Mutter bin, weil ich das Gefühl habe, dass sie mich nach ihrem Tod bestraft hat. Wann ist deine Mutter verstorben? Meine Mutter ist verstorben am 4. Februar im letzten Jahr, nach langer, sehr intensiver Pflege. Ich muss dazu sagen, eine tolle Mutter. Ich hatte ein super Elternhaus. Mhm. Ein Jahr vorher war mein Mann an Krebs erkrankt, hat das gut überstanden und wir waren ein Jahr voller Angst. Danach erkrankte meine Mutter an Krebs. Mhm. ab 2005 wurde es dann stetig schlechter mit ihr. Mhm. Und dann das Jahr 2008 war dann extrem schlecht mit intensiver Pflege. Und sie ist dann zu Hause verstorben und wir waren bei aller Traurigkeit, aber nach unserer Erschöpfung auch erleichtert, dass dieses Leiden ein Ende hatte. Was für eine Krebserkrankung hatte sie? Sie hatte eine metastasierte Brustkrebserkrankung, war also zum Schluss Lunge und voller Wasser und sie hatte panische Angst, sie wollte auch nicht sterben. Sie hatte also panische Angst vorm Sterben, hat also dann die letzten Tage und Nächte überhaupt nicht mehr geschlafen, trotz starken Medikamenten und auch Morphiumpflaster und Valium. Und also sie hat nicht mehr geschlafen. Es ging also wirklich an ihre Kraft. Es war also ein fürchterliches Leiden. Dass der Tod dann eine Erlösung war. Ja, wir waren erleichtert, traurig, ganz bestimmt. Wie gesagt, ich habe meine Mama verloren. Es war eine tolle Mutter, aber dann kam eben der absolute GAU. Ich bin dann zwei Wochen nach dem Tod meiner Mutter mit meinem Mann zum Friedhof, der mich also auch all die Jahre immer unterstützt hat und mich immer auch hat fahren lassen. Ja, macht dir keinen Kopf, das geht vorbei. Und dann haben wir Zeit für uns und wir fahren zum Friedhof. Ihr beiden, der Mann und du? Zwei Wochen nach dem Tod meiner Mutter. Und jetzt habe ich einen ganz trockenen Mund vor Aufregung. Wir stehen am Grab und gucken da nach dem Rechten. Der Steinmetz hatte den Stein gesetzt und die Rechnung kam. Ich denke, ich muss erst gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und mein Mann räumt zwei von den vertrockneten Blumen weg. Und ich höre einen Plumps und er fällt neben mir auf dem Friedhof um und ist tot. Ich habe erst gedacht, er war sofort tot? Ja, er war also absolut, er war bewusstlos. Ich habe erst gedacht, er hat sich den Kopf aufgeschlagen. Ich muss nur noch gebrüllt haben. Es waren Leute auf dem Friedhof, die den Arzt gerufen haben. Was war das? Ein Herzinfarkt? Ja, oder? Es war dann letztendlich, es wurde dann aufgemacht und weil die waren so schockiert, der hat den ich muss gerade mal einen kleinen Schluck Wasser trinken. Ja, ich trinke auch mal was. Dann trinken wir beide. Das ist. Ja, also der Krebs lag 4 Jahre zurück. Ja, von deinem Mann. Von meinem Mann, ja. Und das war also alles in Ordnung und also die Obduktion hatte ergeben, dass er wohl vorangegangen 2 schwere Infarkte gehabt haben muss. Die haben also Wiederbelebung gemacht auf dem Friedhof. Aber was für eine unfassbar schreckliche Situation. Du gehst zum Grab deiner Mama und vor dem Grab fällt dein Mann zusammen und ist tot. Ja. Die haben dann, ich höre immer noch diese Stimme, die werde ich nicht los und Patient nicht anfassen, mit dem Defibrillator, der Notarzt, und die haben ja versucht, ihn wiederzubeleben. Aber es war nicht mehr zu machen. Jetzt hast du gerade am Anfang einen ganz merkwürdigen Satz zu mir gesagt. Sag ihr nochmal. Du hast den Eindruck, dass deine tote Mutter. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Mutter wollte mir jetzt zeigen, was Trauer heißt. Ich fühle mich schuldig, dass ich nach dem Tod meiner Mutter nicht das Gefühl der Trauer hatte, sondern der Erleichterung. Ach, Christa, was denkst du für seltsame Sachen? Ich habe gute Freunde und Freundinnen, die mir das immer wieder sagen. Also du glaubst, dass deine Mutter das bewirkt hat, dass dein Mann stirbt an ihrem Grab, um dir zu zeigen, was Trauer bedeutet, weil du nicht getrauert hast, als sie gestorben ist? Habe ich das Empfinden. Das ist doch Wahnsinn. Du hast gesagt, dass du eine gute Mutter hattest. Ja, das stimmt. Und dass ihr ein gutes Verhältnis miteinander hattet. Ja, sie hat mich sehr, sehr eingespannt. Ich muss dazu sagen, sie hatte eine schwere Zeit. Sie hatte durch das Dritte Reich, meine Mutter war Halbjüdin, auch viel mitgemacht und klammerte natürlich entsprechend der Verlustangst sehr um ihre Familie und hat die Schwiegerkinder, sprich meinen Mann und meine Schwägerin, auch wohl schon gemocht, aber auch so ein bisschen als Störenfried empfunden. Das habe ich schon manchmal empfunden. Also sie wollte immer so mich speziell so ganz für sich haben. Und nach dem Tod meines Vaters war das natürlich extrem. Und Okay, das kann man vielleicht alles verzeihen, nach dem, was sie früher mitgemacht hat. Ja, das aber kann. Für mich ist wichtig zu wissen, deine Mutter hat dich immer gut behandelt. Ja, das stimmt, natürlich. Und ihr habt euch geliebt, ihr beiden. Ja, natürlich. Ja. Christa, dann darfst du doch nicht sowas denken. Ich weiß, ich habe doch keinen Platz für die Trauer für meine Mutter. Weißt du, dann würdest du ja deiner Mutter, die du geliebt hast und die dich geliebt hat, würdest du ja etwas ganz Böses unterstellen. Ja, schlimm ist das, ich weiß das. Und wahrscheinlich, wenn man deine Mutter jetzt irgendwo befragen könnte, wo sie auch immer sein mag, würde sie dir hundertprozentig zustimmen, dass es eine Erleichterung für alle war, dass sie gestorben ist, so wie du es gerade geschildert hast. Ja, das ist wohl wahr. Aber sie wollte nicht. Auch wenn du eine Erleichterung gespürt hast, so hast du doch, so wie ich dich gerade mitkriege, so warst du doch dennoch wahnsinnig traurig, dass deine Mama tot war. Ja, natürlich, sicher. Also insofern verstehe ich das. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Es fehlt mir jetzt mein Mann. Wir haben uns schön machen wollen und wir haben gedacht, jetzt der erste Urlaub wäre im letzten Jahr gewesen, ohne Sorge um die Mutter, das zu organisieren. Mhm. Und auf dem Friedhof, das ist für mich so bizarr, ich krieg das gar nicht. Also ich kann mir das nur so erklären, dass das so ein traumatisches Erlebnis für dich war, dass du dir so merkwürdige Dinge konstruierst. Du bist ja auch sehr vom Schicksal gerade sehr, sehr gebeutelt. Du hast deine Mutter verloren unter schwersten Umständen, die Krebserkrankung deines Mannes und dann stirbt dein Mann auch noch auf dem Friedhof, auf dem Grab deiner Mutter. Also das ist ja kaum mehr zu toppen. Ja. Kein Wunder, dass du mit den Nerven auch runter bist. Ich war auch letztes Jahr in Kur 4 Wochen. Mein Mann war bei der Marine, der ist seebestattet. Also ich bin froh, dass ich nicht auf einen Friedhof muss. Mein Mann hat immer gesagt, auch zu der Tochter, dass wenn ihm was passiert, dass er auf jeden Fall eine Seebestattung haben möchte. Ich kann auch nur kaum an das Grab meiner Mutter. Das wollte ich gerade sagen. Du kannst auch gar nicht da hingehen. Du hast immer die Bilder vor Augen. Ja, ich war 2-3 Mal da. Das verstehe ich. Dann kommt das wie, es überrollt mich wie eine Lawine, die Situation wieder, die da passiert ist. Das Ganze hat jetzt stattgefunden. Das ist jetzt genau im Februar ein Jahr genau, her. Genau, im Februar ist im 4.2. sagst du es dann. 4.2. meine Mutter und am 18.2. mein Mann, ja. Unfassbar. Habt ihr Kinder? Ja, eine Tochter. Die du gerade erwähnt hast. Ja, die hat das gleiche Studium, die hat dann ein halbes Jahr drangehängt, die hat ihren Diplom Wirtschaftsingenieur jetzt bestanden. Was sagt denn deine Tochter zu deiner Überlegung? Ich habe ihr eigentlich das nie so gesagt. Wem hast du das denn gesagt? Ich habe sehr gute Freundinnen, eine ganz speziell gute Freundin, die mit der ich darüber spreche und die sagt mir das Gleiche. Die sagt halt auch, du hast momentan noch keinen Raum dafür, um deine Mutter zu trauern, weil du nicht auseinanderhalten kannst. Trauerst du jetzt um die Mutter oder trauerst du um deinen Mann? Weil ich halt eben das Gefühl suche, der Trauer um meine Mutter. Das Gefühl, dass ich um die Mutter trauere oder dass sie mir fehlt, habe ich nicht. Ja, aber du bist doch traurig, dass deine Mutter nicht mehr da ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das so im Moment so sagen kann. Ich glaube, deine Freundin sagt schon, was sehr schlau ist. Da sind ja zwei schwere Trauerprozesse, laufen da ja durcheinander und nebeneinander. Ja, nämlich zu deiner Mama und zu deiner Mutter und zu deinem Mann. Ja. Und so eine tolle Ehe, 31 Jahre. Wenn ich dann höre, wie viele so kaputte Beziehungen haben und dann... Ich finde das wirklich so merkwürdig, dass du denkst, dass deine Mutter aus dem Grab einen bösen Fluch quasi gesprochen hätte, dass dein... Ich weiß nicht, woher kommt sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich hab nie solche Gedankengänge gehabt. Ich weiß, mir ist vom Verstand her völlig klar, dass ein toter Mensch keinen Einfluss auf das, was ausüben kann, auf das, was jetzt real hier auf der Erde passiert. Christa, selbst wenn es so wäre, würde deine Mama das doch nicht machen. Na, aber natürlich nicht. Also wahrscheinlich ist es vielleicht auch zu erklären mit den etwas komplizierten Familienverhältnissen, die du gerade angedeutet hast, dass dein Mann nicht so ganz akzeptiert vielleicht war. Ja. Vielleicht hat es damit auch irgendwie zu tun. Ich rate dir ganz, ganz, ganz dringend, dass du psychologische Hilfe suchst. Ja, ich war in Kur, aber das Gespräch, die meinte halt im November letztes Jahr eine ganz tolle Therapeutin, da habe ich auch Einzelgespräche gehabt, die meinte halt auch, es wäre noch ein bisschen früh, ich müsste mir Zeit und Raum für Trauer lassen, bevor man anfangen kann, da therapeutisch was zu tun, aber ich komme da nicht raus. Es geht mir gut eine Weile und dann überrollt mich das wieder. Ich finde, dass du zu einem Traumatherapeuten musst. Ja. Das sind Traumata, die dir da zugestoßen sind. Ja. Und du hast gar nicht die bewusste Kraft, da Herr über dich selbst zu werden. Das stimmt, ne? Du bist ich muss auch stark sein für die Tochter, die hat Oma und Vater verloren. Mhm. Und ich kann da auch nicht immer mich so fallen lassen. Mhm. Wie gesagt, ich habe gute Freundinnen, die mich da auffangen. Das ist also nicht das Thema. Ich bin auch nicht einsam. Aber ich muss halt auch für die Tochter funktionieren. Die hat ja auch diese wahnsinnige Verlustangst. Ja. Also ich finde, dass du in richtig hochprofessionelle Hände musst. Jemand, der das auch wirklich versteht, was da passiert ist bei dir und dich gezielt dann auch in die Hand nimmt. Wohnst du in einer großen Stadt? Ja, in Koblenz. Ah ja. So, jetzt wird mein Psychologe mal ein bisschen gucken, wo da eine gute Traumaambulanz ist, wie man das am besten einfädelt. Also in Köln gibt es zum Beispiel eine, wenn du vielleicht dann sogar nach Köln fahren würdest wollen. Ja. Das soll aber mein Psychologe, der Henning, dir mal gleich alles erklären. Ja. Also mein rein von der Ratio sind wir uns ja einig. Ja. Völlig einig. Ja, das stimmt. Aber das muss jetzt ans Herz, ne? An die Emotionen. Ja, das stimmt. So, und darum, ich habe da Angst, dass ich mich da so verrenne und auch irgendwann gar nicht mehr rauskomme. Ja, die Sorge hätte ich auch, wenn du nichts unternimmst. Du musst was unternehmen. Ja, das stimmt. Hm. Ja. Christa, du legst bitte auf und wirst von Henning, das ist mein Psychologe heute Nacht, der wird dich gleich anrufen. Das ist lieb von dir, dankeschön, Domian. Von Herzen alles Gute und gute Besserung. Ja, dankeschön, danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, tschüss. Und weiter geht es mit Ante, 24, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ein Mann? Jawohl. Ante? Ja. Was ist das für ein Name? Der kommt aus dem Süden so. Aus dem Süden? Aus Serbien, ja. Aus Serbien? Ja, genau. Ante, 24, schön, dass du da bist. Jo, bedanke mich auch. Und zwar will ich gleich mit meinem Thema so anfangen. Gerne. Ich wohne gerade mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Sie ist 29 und ich bin 24 und ich bin eigentlich nicht so glücklich mit ihr momentan, weil sie halt Stress macht und ich weiß nicht, also... Wie lange seid ihr denn ein Paar schon? 1,5 Jahre. Ja. Und warum macht sie den Stress? Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich anfangen soll zu reden. Es ist eigentlich so, wir vor 11 Jahren haben wir uns mal auf einer Hochzeit kennengelernt. Mhm. Vor 11 Jahren, das war lange her. Ja. Du warst und schon mal ein kleiner. Genau. Okay. Da war ein kleiner, kleiner Mann. Auf jeden Fall hat es mir da sehr gefallen. Und ja, sie hat da irgendwie so Desinteresse gezeigt. Klar, ich war ja auch klein und so. Und jetzt irgendwie nach 11 Jahren habe ich durch ihren Bruder, habe ich eigentlich den Kontakt wieder aufgebaut. Mhm. Ich bin sie mal besuchen gegangen und die hat jetzt von mir so 50 Kilometer gewohnt. Mhm. Ja, und es hat gefunkt. Mhm. Und bin mit ihr zusammengekommen. Und ja, sie hat eine kleine Wohnung gehabt, dies und das. Und lief das dann am Anfang gut und toll? Ja, also ich war auch sehr glücklich, weil sie kam ja auch aus dem Ort, wo ich kam. Und seit wann läuft es jetzt nicht mehr so gut? Ja, seit 3-4 Monaten so. Was ist denn das Unangenehmste für dich? Ja, sie macht halt so einen Druck. Sie ist dementsprechend, sie ist auch älter wie ich und sie macht schon Anmerkungen so, ja, sie will unbedingt ein Kind haben und wie lange das noch gehen soll. Und ich fühle mich einfach noch nicht so dazu bereit und. Also sie macht Druck bezüglich des Kindes oder generell Druck? Generell Druck, also... Aber bezogen auf was Druck? Inwiefern setzt sie dich unter Druck? In welcher Thematik? Ja, also ich fühle so, dass sie dazu bereit ist, jetzt eine Familie zu gründen. Also es geht doch um diese Thematik. Genau. Und du möchtest aber noch kein Kind. Nee, das geht alles ein bisschen zu schnell für mich und ich möchte sie halt nicht verlieren. Und, würdest du schon sagen, dass das das Hauptthema ist? Wenn nee, da gibt's noch einen anderen Grund. Und zwar habe ich gerade vor 3 Wochen noch eine Mädchen kennengelernt. Und sie ist jünger wie ich, 18 ist sie. Hm. Und da hat's auch gefunkt. Und oh, du hast dich verliebt. Ja, schon. Oh. Und jetzt weiß ich halt, ich bin halt total... Ja, da haben wir ein Problem. Am Boden, ja. Da haben wir es momentan. Auf der einen Seite bin ich glücklich und sie kommt ja auch aus meinem Land und alles passt eigentlich und... Ich glaube ja nicht, wenn man glücklich ist, dass man sich dann neu verliebt. Glaube ich nicht. Ja, das ist halt dieser Druck, wo mich dann... Ja eben, deswegen bist du nicht glücklich in der Beziehung. Genau und... Wie sieht das denn jetzt aus mit dem jungen Mädchen? Wie oft seht ihr euch? Wir sehen uns schon öfters, wir telefonieren auch. Und aber du wohnst mit deiner Freundin zusammen? Genau. Mhm. Und es läuft halt immer heimlich ab. Ja, sie hat gar nichts bisher davon mitbekommen? Nee. Wie lange läuft das jetzt mit dem Mädchen schon? 3 Wochen. Ach so, das ist noch ganz frisch. Ganz frisch, aber ja. Du würdest schon sagen, dass du da verliebt bist? Definitiv, ja. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob es so eine Phase ist oder... Ist denn deine jetzige Freundin eigentlich deine erste Freundin? Nee. Ah ja, hätte ja sein können, man weiß es ja nicht. Nee, also nicht. Ja, davor habe ich auch eine Beziehung gehabt, die ging 3 Jahre und... Mhm. Ist also, auf jeden Fall nicht gut gelaufen und dann habe ich halt echt gedacht, okay, ich reiß mich mal zusammen und fange nochmal neu an und war eine schwere Zeit für mich und da habe ich sie gerade kennengelernt und ich habe gedacht, okay. Also wenn man dieses Problem mit dem Kinder bekommen hat und wenn die eine Person es unbedingt will und die andere nicht, das ist ja ein eigentlich nicht lösbares Problem. Wenn sie das wirklich will und du willst es nicht, gibt es da keine Lösung. Die Lösung besteht nur darin, dass man sich trennt. Ihr könnt nicht ein bisschen Kind haben, das geht nicht. Da gibt es keinen Kompromiss. Klar, es ist nur so dieser Druck der Ganze und ich fühle mich einfach auch nicht in so einem Alter, wo ich jetzt sage, okay, ich habe ja... Also ich weiß wirklich... Ich verstehe, das musst du gar nicht groß begründen. Wenn du sagst, ich fühle mich noch nicht so, ich bin noch nicht so weit, ich bin 24 Jahre alt und möchte noch nicht die Verantwortung für ein Kind übernehmen, ist das ein Argument, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Das ist dann so. Das muss man akzeptieren, finde ich. Klar. Habt ihr denn noch Sex miteinander? Gar nicht. Also seit 2 Monaten überhaupt nicht. Mhm. Und das ist auch der Grund, weil sie nimmt auch keine Pille und... Ach so, du hast Angst, dass da plötzlich ein Kind dir untergejubelt wird, was du gar nicht willst. Ja, so sieht's aus. Wie ist das denn? Streitet ihr, wenn du sagst, du ihr den klar ins Gesicht, pass auf, ich will es nicht und Schluss aus? Oder wie läuft das bei euch? Ja, eigentlich gehe ich das irgendwie immer aus dem Weg. Das habe ich mir fast gedacht, so wie du klingst. Ja. Dass du eher so jemand bist, der so ganz still ist und sich zurücknimmt und die Probleme runterschluckt, anstatt sie auszusprechen. Genau, das ist. Sprich sie aus, Ante. Und lass es dann auch auf einen Streit ankommen. Manchmal ist ein Streit sehr reinigend. So wirst du ja immer frustrierter und immer unglücklicher. Kein Wunder, dass du ausscherst und nach einer anderen Frau suchst, weil du das nicht mehr aushältst da zu Hause. Mhm. Sag es ihr, sag, ich bin unzufrieden. Ich bin unzufrieden, weil du mich unter Druck setzt. Ich bin 24, ich will noch kein Kind. Und ich will es hundertprozentig jetzt nicht. Mhm. Also das Thema hatten wir auch öfters mal angesprochen. Nur, es ist halt so, dass ich auch hier in der Nähe, wo ich bin, also meine Freundin natürlich auch habe und sie hierher gezogen ist zu mir und so gut wie keine Freundinnen hat, außer von meiner Familie, Cousine oder so. Also ich möchte auch mal was mit meinen Freunden unternehmen. Ah, das heißt, da schränkt sie dich auch ein. Ja, total. Also sie sagt sogar, also, wenn du jetzt nochmal weggehst, dann gehe ich und ich bin da so total in so einem Druck drin. Ich weiß gar nicht. Und da will Hör mal, Ante, jetzt muss ich mal sagen, dann hau doch mal auf den Tisch, da ist die falsche Frau für dich. Dann ist es die falsche Frau für dich. Ich höre jetzt seitdem wir beide uns unterhalten nur negative Dinge über die Frau. Warum bist du denn mit der zusammen überhaupt noch? Trenn dich doch von der. Es kommt immer wieder der Gedanke hoch, so wo ich klein war, wo ich sie gesehen habe. Und ich habe ja auch damals ihr so eine kleine Kette geschenkt und habe ihr Ante, gesagt... Ante, wir reden von Sachen, die liegen 11 Jahre zurück. Da warst du in der Pubertät, da müssen wir doch jetzt nicht mehr drüber reden. Entscheidend ist doch das, was jetzt ist und wie du dich im Moment fühlst. Klar. Nur dann ist es nur die Frage, ob es so ein Schicksalding ist. wo man sich jetzt nach 11 Jahren wieder sieht und. Ja, gut, ihr habt ja auch eure Zeit gehabt und nun ist sie wieder vorbei. Das heißt ja nicht, dass es ein Schicksal jetzt ist fürs ganze Leben. Da muss man ja auch einsehen, dass es dann jetzt vielleicht, dass sich die Wege wieder trennen müssen. Ihr habt eine gute Zeit gehabt und nun ist es vorbei. Ja. Mensch. Du musst da reagieren und das darfst du nicht mit dir machen lassen. Es ist dein Leben, dein Glück und dein Herz. Stimmt. Lieber Ante, mehr kann ich dir nicht sagen. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank, Domian. Gerne. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, nochmal unser Hinweis auf unser Thema am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Leben ohne Sex. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die wirklich ohne Sex leben, bedingt durch einen Unfall, Krankheit oder ein Verbrechen oder vielleicht die sich bewusst dagegen entschieden haben. Das ist unser Thema übermorgen. Könnt ihr euch gerne schon anmelden. Und morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Dann wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch ab 0 Uhr melden unter unserer bekannten Telefonnummer. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dann. Ciao.